Die Gegend zählte auch viele Endemiten. Das sind Arten, die nur dort vorkommen, manchmal sogar nur auf einer einzigen Bergkette, wie das Usambara-Veilchen, daher auch der Name, der Usambara-Uhu oder die Sokoke-Zwergohreneule. Doch dann legten die Deutschen während der Kolonialzeit im kühlen und malariafreien Höhenklima die ersten großen Farmen, Kaffee- und Teeplantagen und zahlreiche Missionsstationen an. Später, vor allem in den letzten Jahrzehnten, holzte die lokale Bevölkerung Bäume nach und nach in großem Stil ab, weil sie Holz und Einkommen brauchte oder weil sie das Land bewirtschaften wollte. Das hat die steilen Hänge im Laufe der Zeit blank gewaschen. Wo Wälder vorher Regen gedämpft, wo Wurzeln die Erdkrume stabilisiert und festgehalten hatten, trat schließlich der blanke Felsen zutage. Diese selbst verursachte Erosion nahm den Menschen ihre Existenzgrundlage. Heute ist der Boden weg. Ackerbau kaum möglich. Das Auskommen kläglich. Armut, Hunger, Fehlernährung, jämmerliche Unterkünfte und spärliche Kleidung sind die Folge. Wer von Kwaisaka unten in der Ebene hoch in die Berge zum Amani Nature Reserve fährt, einem der wenigen Waldschutzgebiete in der Region, sieht Menschen in Lumpen am Straßenrand. Sie stellen Straßenschotter in Handarbeit her, indem sie mit einem Stein andere Steine in kleinere Brocken spalten und den Schotter dann in Säcke abfüllen. Die Arbeit eines Sisyphus erscheint weniger mühsam. Die Bevölkerung hat sich selbst geschadet und es besteht kaum Aussicht auf Besserung. Ähnlich ungünstig sieht die Zukunft der Weltmeere samt ihrer Lebewesen aus. Nicht nur belasten wir sie mit immer mehr Plastikmüll. Im Pazifik befindet sich bereits ein Müllstrudel von der Größe Europas. Jährlich kommen geschätzte 11 Millionen Tonnen dazu. Sondern wir dezimieren auch die Fischbestände in unzulässiger und vor allem nicht nachhaltiger Art und Weise. Prognosen zufolge wird es Mitte des Jahrhunderts mehr Plastik als Fische in den Weltmeeren geben. Das bedeutet einerseits, dass der Eintrag von Plastik trotz des Verbots von Einzelprodukten wie Strohhalmen in der EU oder Plastiktüten in Ruanda und trotz großer öffentlicher Aufmerksamkeit für das Thema noch längst nicht gestoppt ist. Tatsächlich ist der Verbrauch seit den 1950er Jahren stetig gestiegen. Von damals rund 1,5 Millionen Kubikmetern auf heute fast 370 Millionen Kubikmeter pro Jahr.